RMO-Crew, Reimmanufaktur Ost, 2010. Dein Rap ist fake, das heißt nur Gelaber. Deine Antwort übersetzt mal Rap, das heißt du Gelaber. Du kackst ab wie bei einer Stuhlgangspuppe, weil du tankst auf die Beat bist. Glaub mir, wenn ich sage, dass ich jeden Rapper auf dem Beat fake. Du kommst echt nicht gegen uns an, ich weiß, es ist dir bewusst. Du sagst, du wärst ein Rapper, doch zum Text schreiben hast keine Lust. Ich glänz mit dir, Scheiße, ich hab gehört, du bist ein Fan davon. Du meinst, du könnt mich ficken, doch oh ja, hab dich schon längst geboren. Das hier sind meine Songs, meine Texte, meine Lines. Hier seid Standard wie die meisten, das merkt man euren Baby-Rhymes. Ja, ich weiß, du bist mein Feind und ich weiß, dass du ein Opfer bist. Du hast mich gedisst, ein Satz mit X, Mann, das war wohl nix. So wie Popfit und ihren Boom wie Laminat. Hört zu, ich rock den Partner und was ihr macht, ist echt nicht hart. Es ist der Osten, der euch bangt und ihr haltet noch die Ärsche hin. Eins wollte ich sagen, was ihr macht, hat kein. Ihr kommt nicht ran an diese Lines. Los, packt ein mit eurem Scheiß. Fick dich und deine Kinder-Rhymes. Klingt wie Geschrei aus dem Behindertenheim. Ihr kommt nicht ran an diese Lines. Los, packt ein mit eurem Scheiß. Fick dich und deine Kinder-Rhymes. Klingt wie Geschrei aus dem Behindertenheim. Er muss wieder da, wieder hart mit Rap am Start. Wieder mal zwei Killer-Part, 2010 ist unser Jahr. Jeder Part brennt wie ein riesiges Feuer. Leute hören unsere Rhymes und schieben Paranoia. Jetzt gibt's Klatsche, du spastischer Affe. Ich scheiß auf dich und deine spastische Masche. Du bist ne MySpace-stressende Pickelfresse. Man halt die Backen, bevor ich mich vergesse. Ja stimmt, du bist fett, aber nicht durch Joints. Nett gesagt, du hast Übergewicht, mein Freund. Also fick dich und deine Kinderlines. Denn jeder von uns weiß, dass du behindert rhymes. Sag, was ist dein Problem, Mann? Du willst battlen, du legst dich mit uns an und wir legen dich an Ketten an. Hältst du die Fresse und siehst dich wieder vor und RMO geht wieder mal als Sieger hervor. Ja. Ihr kommt nicht ran an diese Lines, los packt ein mit eurem Scheiß. Fick dich und deine Kinder-Rhymes, klingt wie Geschrei aus dem Behindertenheim. Ihr kommt nicht ran an diese Lines, los packt ein mit eurem Scheiß. Fick dich und deine Kinder-Rhymes, klingt wie Geschrei aus dem Behindertenheim.